1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian in WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, heute aber ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute gibt's bei uns eine offene Runde, eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Ina. Ina ist 22. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Ina. So. Wie geht's? Ja, geht so. Geht so. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ach, das ist gleich vorbei. Weswegen hast du denn angerufen? Ja, eigentlich, weil ich endlich mal darüber sprechen wollte. Also ich habe Bulimie seit 8 Jahren. Mhm. Aber seit 2 Jahren ist es so, dass ich eigentlich nur noch aus Mülleimern esse. Aus Mülleimern? Ja. Oder eben Reste von irgendwelchen Tabletts oder so. Also ich kaufe mir eigentlich kein Essen mehr und im Moment weiß ich nicht mehr so richtig, wie ich da rauskommen soll. Und erklär mal, Reste von Tabletts, wo ja, denn? Ja, also denn? Zum Beispiel bei McDonald's oder so sind ja immer diese Tablettwagen, wo dann die Leute halt ihre angefangenen Tabletts wieder reinstellen und dann... Da gehst du hin und isst die Reste? Ja. Und erbrichst es hinterher wieder? Manchmal ja, manchmal auch nicht. Manchmal auch nicht. Warum isst du nur Reste von solchen Sachen? Ja, weil ich irgendwann habe ich damit angefangen, dass ich mir halt dass ich nicht mehr so viel Geld ausgeben wollte sozusagen für diese Essanfälle und dann. Ach so. Habe ich damit angefangen und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass Leute so viel wegschmeißen, dass ich eigentlich gar nichts mehr kaufen muss. Und inzwischen ist es halt ziemlich wahnsinnig geworden, dass ich mir also auch verbiete, inzwischen was zu kaufen, weil das alles weil ich dann denke, das ist zu wertvoll und wenn ich schon was essen muss, dann halt Müll. Mhm. Oder wenn ich überhaupt was essen darf, dann eben Müll oder so. Also so eine Variante der Essgestörtheit habe ich noch nie gehört. Ja. Du gehst in Schnellrestaurants, also McDonald's oder sowas. Wo denn noch? Ja, zum Beispiel irgendwie Dönerbuden oder was gibt's da noch? Also so irgendwelche, jetzt zum Beispiel im Sommer ist das halt auch einfacher, wenn dann die in Cafés da immer was stehen bleibt auf den Tischen oder so. Ja, genau, wenn die das noch nicht abgeräumt haben und es steht eine Weile da, dann nun stelle ich mir das bisweilen auch sehr unhygienisch vor. Hast du dir schon mal was geholt? Nee, bis jetzt noch nicht, aber das wundert mich eigentlich selber. Und hat dich da noch keiner bei erwischt, auch bei McDonald's zum Beispiel? Doch, doch. Und was sagen die dann? Also manche kennen mich irgendwie auch schon oder sagen dann, dass man das nicht darf oder dass ich irgendwie Hausverbot kriege oder so. Aber du hast noch kein Hausverbot? Nee. Die vermuten wahrscheinlich, dass du total arm bist und eben kein Geld hast für Essen. Ja, weiß ich nicht, ja. Ja. Bist du arm? Also nicht so, ich habe jetzt nicht besonders viel Geld, aber... Kommst du über die Runde? Ja. Was machst denn du beruflich? Ich studiere noch. Ja. Soziale Arbeit. Ja. Ja, es ist halt so, dass ich immer denke, so irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis mich einer sieht oder einen Professor erkennt oder einer von meinen Kommilitonen. Ja, klar. Wenn du in einer, ich weiß ein bisschen, bist du in einer größeren Stadt? Ja. Ja. Da geht es dann vielleicht noch eher ein bisschen unter, aber natürlich kann man irgendwo gesehen werden. Lebst du alleine? Ja. Seit 8 Jahren grundsätzlich an Bulimie erkrankt. Wie viel wiegst du denn im Moment? Im Moment wiege ich so 54. Ja, und wie groß bist du? So 1,60. Ja. Und das Gewicht schwankt halt auch ziemlich, weil ich zum Beispiel im Winter ja irgendwie nicht so viel finde oder so. Hast du... An Essen, und dann habe ich halt irgendwie abgenommen, und da haben mich auch Leute darauf angesprochen, und ja, dann wusste ich halt auch nie so richtig, was ich sagen soll. Hast du denn ja. oft Hunger? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist das, inzwischen habe ich gar nicht mehr so ein Gefühl, glaube ich, dafür. Ja, ja. Du hast inzwischen zu ist Hause... das halt mehr so ein Zwang, so dass irgendwie. Wie oft gehst du denn so auf, ich sag's mal jetzt sehr salopp, auf Fresstour? Ja, eigentlich so jeden Abend. Und du hast zu Hause, was hast du zu Hause an Lebensmitteln? So, da habe ich eigentlich nur Getränke. Gar nichts, kein Toast, kein irgendwas zum Frühstücken, gar nichts. Nee. Wie siehst du selbst deine Situation? Tja, irgendwie, manchmal denke ich, also ich denke ja sowieso natürlich jeden Tag, so morgen höre ich damit auf. Weiß ich natürlich, dass das irgendwie Quatsch ist, dann denke ich manchmal irgendwie, irgendwann muss mich das doch auch selber nerven, dass ich dann irgendwie denke, vielleicht kann ich damit aufhören, und manchmal sehe ich das aber auch so, dass ich irgendwie das selber toll finde und aber mich aber selber irgendwie auch dafür schäme, aber dass ich irgendwie so denke, ja, ihr kannst du erklären, guckt doch, ich brauch mir nichts zu kaufen, ich werde auch so satt oder so. Ja, also, aber das ist bei dir ja doppelbürdiger. Du machst es ja auch, um dich zu bestrafen, ne? Ja, also es ist dann auch so, dass ich mich ja dann total gut abwerten kann und wie pervers und wie eklig und manchmal denke ich ja dann auch so, hoffentlich fange ich mir jetzt hier was ein und sterbe daran oder so. Und wenn man schon gar kein Essen mehr kauft als Essgestörter, ist da ja noch ein größerer Riegel vor dem Essen. Und du benutzt dieses auf Tour gehen nur so als Notlösung. Ja. Also manchmal denke ich halt auch, das ist ja irgendwie hält es mich ja auch am Leben oder so, denn ich meine, sonst würde ich mir nichts kaufen und dann. Wer weiß das? Ja, ich habe jetzt letzte Woche zum ersten Mal erzählt meinem ambulanten Therapeuten. Ah, es gibt einen. Ja. Bist du bei diesem Therapeuten? Weswegen bist du bei diesem Therapeuten? Ja, also wegen der Bulimie vor allem. Und du hast es ihm jetzt erst erzählt, dass du das doch schon eine ganze Weile machst? Ja. Wie hat er reagiert? Ja, ich glaube, der war etwas überfordert. Das hat er wahrscheinlich auch noch nicht gehört. Das war auch also am Ende der letzten Stunde habe ich ihm das erzählt. Jetzt habe ich auch irgendwie Angst, da wieder hinzugehen, weil ich jetzt natürlich erst recht denke, so was denkt der von mir oder will der mir überhaupt noch die Hand geben oder irgendwas? Das vergiss mal, das ist dessen Job. Das ist wie ein Arzt, der kennt alle, auch wenn er das vielleicht so noch nicht gehört hat, aber da musst du keine Scheu haben, wieder hinzugehen. Das ist schon, aber es ist ja doch erstaunlich. Du hast es ihm neulich erst erzählt. Jetzt erzählst du es mir schon. Das heißt, das ist für einen, der eine schwere Störung hat, eine Essstörung in deinem Fall, ist das schon was Besonderes, wenn man so schnell hintereinander sich äußert. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie loswerden. Oder irgendwie. Sag mir auch, dass du im Grunde deines Herzens sehr, sehr, sehr gerne Hilfe haben möchtest und dass du da raus willst. Ja, ich weiß halt nur im Moment echt nicht wie. Also ich war ja auch schon wegen der Bulimie in Kliniken und denke dann so, ja okay, ich könnte da jetzt wieder hingehen und dann würde ich dazu regelmäßig Essen verdonnert, aber das wird es ja irgendwie, dann würde ich nur darauf warten, endlich wieder frei zu sein und wieder. Okay, wie oft warst du schon in einer Klinik? Viermal. Viermal schon? Und wie lange jedes Mal? Ja, jedes Mal ein paar Monate. Zwischen 6 Monaten, glaube ich. Und wie schnell bist du dann danach wieder rückfällig geworden? Also das mit dem Müll hatte ich ja jetzt. Das ist eine neue Variante, aber generell, dass du rückfällig geworden bist. So innerhalb von einem Jahr. Aber immerhin, ein Jahr hast du dann schon mal durchgehalten und hast relativ normal gelebt und gegessen. Ja. Das finde ich schon gut. Das ist schon ein Erfolg. Das Ganze ist natürlich kein Erfolg, weil du immer wieder rückfällig geworden bist, dann doch. Aber ein Jahr ist ein Jahr. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, ich bin schon nach einer ersten Woche oder zwei Wochen wieder rückfällig geworden, hätte das noch dramatischer für mich geklungen. Mhm. Ina, ich sag dir mit voller Überzeugung, dass du nochmal einen Anlauf machen musst, wahrscheinlich in eine Klinik. Ich weiß es nicht genau. Mein Psychologe wird dich gleich auch nochmal beraten. Ich habe den Eindruck, dass das mit einer ambulanten Therapie nicht getan ist. Mhm. Ich glaube, das ist so kompliziert und komplex bei dir, dass du wirklich in gute Hände musst. Vielleicht in eine ganz andere Klinik. Warst du bislang immer in derselben Klinik? Nee. Immer in anderen? Ja, zweimal in einer derselben und dann in einer anderen. Mhm. Du bist 22 Jahre alt, du hast 8 Jahre dieser Erkrankung, du machst jetzt etwas sehr Absonderliches. Du riskierst natürlich dein ganzes Leben. Du riskierst einmal deine Gesundheit, das weißt du. Ja. Du riskierst auch so dein soziales Leben, denn wenn man so lebt, wie du jetzt im Moment lebst, kannst du kein schönes, normales Leben führen. Irgendwann kannst du nicht, weißt du ja selbst. Ja. Du bist ja Sklave deiner Sucht. Ja. Du denkst ja pausenlos nur daran. Ja. Du bist kein freier Mensch und das Ziel muss sein, dass du ein freier Mensch wirst, weil es schön ist, frei zu leben. Und deshalb sage ich dir wirklich mit ganz großer Überzeugung, dass du, auch wenn es 4-mal jetzt schon schiefgegangen ist, egal, dann wird es beim 5. Mal klappen. Du hast gar keine andere Alternative. Die Alternative ist, dass du das noch so weitermachst und es noch absonderlicher wird, was du tust und du vielleicht noch kranker wirst oder was auch immer passiert. Ja, ich denke halt irgendwie immer, oder jeden Tag denke ich so, das war's jetzt und schlimmer kann es nicht werden, aber irgendwie wird es dann doch immer schlimmer. Glaube ich auch. Und wenn, ja. Ich meine, du warst ja jung, als es angefangen hat vor 8 Jahren, das hat sich so eingebrannt. Es gibt sicherlich auch Menschen, die da rauskommen, so von alleine, aber das ist für mich schon sehr warnend, was du da tust. Ja. Das Gespräch hat mein Psychologe, der Peter, mitgehört. Der wird dich jetzt auch nochmal genauer beraten, vielleicht auch, was für eine Klinik gut für dich wäre und so weiter. Ja. Bitte mach was und bitte unternimm was. Und ich finde es sehr, sehr toll, dass du angerufen hast. Das ist ja auch eine mutige Aktion. Ja, vielen Dank fürs Aktion. Zuhören. Und sehr ja, gerne. Dankeschön. Liebe Ina, du liegst auf. Kann ich noch ein Autogramm haben? Gerne, dann sagst du dem Peter deine Anschrift gleich. Ja, dankeschön. Viel Glück und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Murat, 29. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja. Hier ist der Murat. Murat. Ja. Ja, schön, dass du da bist, Murat. Und was geht es denn bei dir? Und zwar bei mir gibt es ein Problem. Also meine Frau ist mir mit meinem besten Freund fremdgegangen. Mhm. Einmal? Ja. Nee, ein Jahr lang. Ein Jahr lang? Ja, ein langes Jahr lang. Wie hast du es rausbekommen? Die Frau von meinem Freund. Also wir haben die ganze Zeit telefoniert miteinander. Und wir haben... Ich habe Verdacht von ihm gehabt, aber konnte ihm nie richtig sagen und sie auch von meiner Frau. Ah, Verdacht lag in der Luft. Genau, und wir haben dann immer telefoniert, wenn er aus der Wohnung war, hat sie mich angerufen, dann habe ich gesagt, ja, meine Frau ist auch gerade aus der Wohnung und jetzt ist sie wieder zurück. Mhm. Das ging dann 6-7 Monate lang und bis sie meine Frau erwischt hat mit dem Handy und da war alles drin gestanden und er auch die Telefonnummer von ihm und die Liebes-SMS. Und damals rausgekriegt, dass sie was gemeinsam hatten. Wie hat der Freund reagiert? Also der Freund ist durchgedreht, ob wir ihr was angetan haben, ob wir ihr wehgetan haben. Also ganz blöder Film, ja. Also er hatte gedacht, nachdem du das gewusst hast, hättest du deine Frau zusammengeschlagen oder so. Die Sorge. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, und dann kam er auch vor meine Haustür, wo ich in meine Einzimmerwohnung vor die Haustür und hat gesagt, ja, schick sie runter, ich liebe sie. Und sie war weinend neben mir am Fenster, hat den Kopf geschüttelt, ich kann nicht runter und gehe zu deiner Frau zurück. Also ganz komischer Film war das für mich. Ich war nicht real in dem Moment. Wie lange liegt diese Szene zum Beispiel zurück jetzt? Diese Szene ist ein Jahr zurück, weil ich jetzt seit einem Jahr wieder zurück bin. Wie zurück? Bei deiner Frau oder wie? Ja, bei der Frau und bei den Kindern. Mhm. Weil die sich getrennt haben. Also nach den 6 Monaten, nachdem wir es rausgekriegt haben, waren die ja weiterhin zusammen. Obwohl sie gesagt haben, sie werden keinen Kontakt mehr miteinander haben, ach so, haben die sich trotzdem heimlich getroffen. Und ja, du hast dich dann in dieser Zeit von deiner Frau getrennt? Ja, genau. Da habe ich alleine gewohnt in der Zeit. Und sie war auch schwanger von ihm und hat auch abgetrieben und alles. Und ihr habt aber auch gemeinsame Kinder? Wir haben gemeinsame Kinder, genau. 3 Stück. 3 Stück. Ja, und die sind in der ganzen Zeit gekommen, also während unserer Freundschaft. Ja, mein zweites, mein drittes Kind, wir haben alles miteinander erlebt. Wir waren zusammen vom Krankenhaus vor, also alles komplett miterlebt, ja. Umso schlimmer und umso verletzender für dich, dass dein bester Freund dich reingeritten hat und deine Frau. Genau, so. Und auch während der, also während sie fremdgegangen ist, ich war ja auch beim Psychologen, habe ganz viele Selbstmordversuche hinter mir und die haben das alle, die beide haben das alles mitgekriegt und haben es nicht verhindert, ja. Das ist das, was mir so weh tut, also warum wir das nicht verhindert haben. Wie hat denn, also damals, als das denn aufgeflogen ist, dann saß deine Frau weinend da im Zimmer und wie hat sie das denn erklärt, dass sie mit ihm zusammengekommen ist? Also ich, die hat mich beschuldigt, dass ich sie vernachlässigt hätte. Ach so, nach dem Motto. Und die hat bei ihm das gefunden, was sie bei mir nicht gefunden hätte. So hat sie es geschildert und hat mir ins Gesicht gesagt, dass ich ihn lieb und ihn möchte, also ihrem Ehemann ins Gesicht, ja. Ja. Was hat sie denn bei dir vermisst? Die Zuneigung, also die Liebe, die Interesse, was ich ihr nicht gezeigt habe. So, dann ist das damals auch. Ihr gezeigt. Verstehe. Dann ist das da aufgeflogen. Dann ging das aber noch ein Jahr weiter. Da habt ihr euch getrennt. Und jetzt, und jetzt bist du mit deiner Frau und den Kindern wieder zusammen. Ja. Wie kam das? Ich wollte zurück zu meinen Kindern. Ja. Ich war, wir haben ja lange nicht gesehen gehabt, dann bin ich wieder zurück. Dann war sie auch super nett, super freundlich zu mir, hat also alles für mich gemacht, sodass ich gedacht habe, ey, okay, jetzt liebt sie mich, jetzt gibt ihr den Rücken, versuch's nochmal wegen den 3 Kindern. Mhm. Weil ich nicht wollte, dass sie Stiefvater oder was kriegen, weil ich ja auch Scheide, also Kind bin. Als Eltern geschieden haben. Ja. Dann bin ich wieder zurück. Wir hatten sehr viel Streit. Auch durch das also Fremdgehen, weil mir alles nochmal hochgekommen ist. Ging das denn so einfach, dieses Zurückgehen? War die denn dann nicht noch immer zusammen mit deinem Freund? Nee, da waren die ganz frisch getrennt. Achso, dann waren die ganz getrennt. Ah, wie praktisch. Dann konntest du wiederkommen. Direkt zurück. Wollte sie das denn auch, dass du dann zurückkommst? Ja, sie hat sich sehr gefreut. Also bei meinen Besuchen. Mhm. War ja in unserer Trennungszeit alle 3-4 Tage dort, um die Kinder zu sehen und ob alles okay ist. Und dann war ich mal ein Wochenende da. Ja. Und dann hatten wir auch was gemeinsam. Ja. Also körperlich. Ja. Und dann bin ich komplett dort geblieben, habe meine Wohnung aufgegeben und bin komplett dort eingezogen. So, und wie ist denn jetzt die Stimmung? Wie ist die Stimmung bei euch in der Beziehung? Mal 2 Tage gut, 3 Tage schlecht. Dann, also es läuft nie eine Woche super. Ist sie denn jetzt wirklich definitiv, glaubst du das, von deinem Freund auch wirklich weg? Ja, weil ich vor 2 Wochen das letzte Mal mit seiner Frau telefoniert habe. Mhm. Und sie sind jetzt wieder zusammen. Ah. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Freund jetzt? Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Mhm. Null. Also überhaupt nicht. Verstehe. Zwischenzeitlich, wo mir jetzt mal egal war, haben wir gegeneinander Fußball auch mal gespielt, weil ich in einer Fußballmannschaft spiele, eher in der gleichen Staffel. Da hatten wir. Aber wir haben uns nicht angeschaut, nichts, gar nichts. Und es war schwer, aber es war mir egal in dem Moment, was mit ihm ist. Also total abgeschrieben. Wenn so schlimme Dinge passieren, dann kann es ja sein, dass man selbst, wenn man dann Opfer ist, und du warst ja auch dann Opfer, dass man da ausrastet. Ja. Hast du irgendwas damals Schlimmes mit deiner Frau getan, als du das rausbekommen hast, was sie tut? Also während der Trennungszeit nicht. Erst nachdem ich wieder zurück hierher gekommen bin. Ach. Da gab es so Fälle, wo wir gestritten haben. Das war auch durch mich, weil es mir hochgekommen ist. Irgendein Lied lief und sie hat mitgesungen und da ging es um irgendwie Liebe, komm das zurück oder irgendwas. Und dann habe ich halt auf sie eingeschlagen, meine ganze Frust an ihr rausgelassen. Das ist ja nun auch sehr schlimm. Ja, aber es ging. Es war mir egal in dem Moment, was mit ihr ist, weil sie mir ja so viel Schlimmes getan hat, 1 Jahr lang. Ja, ich kann da die Emotionen verstehen. Dennoch ist es keine Erklärung oder keine Entschuldigung, dass man sich so gehen lässt. Nee, das nicht, aber in dem Moment konnte ich mich halt nicht halten. Und danach ist es ja nochmal passiert, noch 2-3 Mal. Es war ja nicht nur einmal. Du hast richtig auf sie eingeschlagen. Wie heftig hast du geschlagen? Ja, mit Faust, Ohrfeige getreten. War sie verletzt? Dann ist sie auch mal in... ja, aber ist nicht so, dass man einen Krankenwagen oder was braucht. Sie hat eine blutige Nase und so gehabt, also Kleinigkeit. Ja, okay. Kleinigkeit in dem Sinne, also natürlich, man schlägt keine Frau. Man schlägt keinen Mensch. Dann auch, nee, das nicht. Sie ist dann auch mit dem Messer in die Küche, hat ein Messer geholt, hat sich aus der Wohnung geschmissen. Hast du und ich habe halt kein Recht bei ihr gesehen. Sie hat kein Recht dazu gehabt, mir etwas zu sagen, weil sie mir fremdgegangen ist. Und ich habe mich in der Oberhand gesehen. Ich darf mir erlauben, was ich will, weil sie den Fehler gemacht hat. Ja, Murat, das ist natürlich völlig bescheuert, ne? Ich kann ja deinen Zorn verstehen, dass du verletzt bist aufgrund dessen, was sie damals gemacht hat. Ja, weil wir auch drei Kinder haben. Natürlich. Also, ja, verstehe ich schon. Unvorstellbar. Weiß nicht, wie man das sowas machen kann. Ja, finde ich auch. Aber, wenn man dann wieder zurückgeht, ja, dann muss man auch einen Strich unter die Sache machen und sagen, okay, ich sehe das als neue Chance, einen neuen Anfang und darf dann nicht immer wieder in die alte Kiste packen. Dann wird das nie wieder. Es war ziemlich schwer und ist auch jetzt ziemlich schwer. Jedes Mal, wenn ich körperlichen Kontakt mit ihr habe, denke ich dran, wie sie mit ihm im Bett war. Jedes Mal. Egal, ob ich sie mal versuche, in den Arm zu nehmen, weil ich Liebe und Zuneigung brauche, oder Kuss auf die Wange, oder jedes Mal denke ich dran. Wenn deine Kinder nicht wären, versuch dir das mal vorzustellen. Wärst du dann auch wieder zu der Frau zurückgegangen? Nein. Definitiv nein. Das habe ich auch schon oft gesagt. Also wenn ich keine Kinder hätte, dann hätte ich schon längst abgeschlossen mit ihr. Das sagt viel aus. Ja. Und diese Jetzt ist ja auch mein Sohn, also mein Sohn, es hat ihn so weit mitgenommen, jetzt eben mittlerweile geht's wieder, dass wenn ich mit ihr eine verbale Diskussion habe, dass er dann in die Küche kommt oder ins Wohnzimmer, je nachdem in welchem Zimmer wir diskutieren, dann kommt er und sagt, so, jetzt ist Ruhe, jetzt habt ihr euch wieder lieb. Und also das ist auch nicht richtig, dass mein Sohn uns sagt, dass... Es ist furchtbar, es ist traurig, wie alt ist denn der Junge? Er ist 7. 7? Ja. Er ist auch in der Schule, also ziemlich... Ich sag dir mal, Murat, ich glaube, dass das ein Fehler war, dass du zurückgegangen bist. Ich sag's dir so ganz offen, ich glaube, dass das ein Fehler war. Du interessierst dich überhaupt nicht für die Frau. Die Frau hat dich sehr gekränkt, was ich auch verstehen kann. Und du bist nicht aus wirklicher Liebe zu ihr zurückgekommen, sondern du wolltest das Konstrukt Familie wieder haben. Genau. Aber so kriegst du keine Familie zurück. Das ist ja keine gute Familie, was ihr da habt. Es ist doch schlimm und ein großes Warnzeichen, wenn der kleine Junge mit 7 schon sagt, ihr Mama und Papa, jetzt vertragt euch doch wieder. Wie wollt ihr denn da auf einen grünen Zweig kommen? Ja, es ist schwierig, weil ich halt nicht abschreiben kann. Und komplett abschreiben kann. Nee, genau. Du kannst es nicht abschreiben, weil du dich in deiner Ehre verletzt fühlst. Ja. So. Und du liebst die Frau nicht mehr. Nee. So. Also, was ist da noch? Da ist gar nichts. Da ist nur noch die Idee, ich will eine Familie haben. Ich glaube, ich habe jetzt demnächst, also am Anfang des Monats, nee, also jetzt diesen, am 1. April könnte ich eine Wohnung haben. Ich könnte ausziehen und dann wäre ich wieder raus aus der Wohnung, aber ich möchte ja auch irgendwie nicht, dass meine Kinder einen Stiefvater kriegen und ich habe 2 Mädchen und das ist so unvorstellbar für mich, dann als Fremder zurückzukommen und die Kinder abholen und da ist ein anderer Mann in der Wohnung und er hat das Sagen über meine Kinder. Und Murat, aber dann ist es so. Dann ist es so. Dann ist es für deine Kinder vielleicht ein besseres Leben, wenn die Mutter in einer glücklichen Beziehung ist und sie hoffentlich ein gutes Verhältnis zu dem neuen Mann haben, sofern denn da gleich ein neuer Mann kommt, und die Kinder ein gutes Verhältnis zu ihrem Papa haben, der woanders wohnt. So ist es millionenfach. Voraussetzung ist natürlich, dass du dich mit deiner Frau einig bist, wie ihr das dann gut mit den Kindern handhabt. Ich glaube, du kannst auf Biegen und Brechen keine glückliche Familie dir dahin hinzaubern. Das geht nicht. Du hast gerade die beiden Grundsäulen verneint, die eigentlich nötig wären für die Familie. Ja, mein Arzt hat es ja auch gesagt. Der hat auch gesagt, also nur wegen den Kindern zurückgehen ist falsch. Das wird auf keinen Fall klappen. Murat, und das ist auch eine egoistische Einstellung, die du da hast. Du tust mit dieser Aktion deinen Kindern nicht gut. Was meinst du, wie schlimm das für die Kinder ist, wenn die ständig diesen Streit, diese Spannung, was da bei euch in der Luft liegt, wenn die das mitkriegen? Da tust du ja, den Kindern nicht gut. Ich sehe jedes Mal, wie glücklich sie sind, wenn ich die Tür reingehe. Die kommen alle drei auf mich zu, Papa, Papa. Und wenn das dann auf einmal weg ist, ich Ja. Wie gesagt, also meine Eltern haben sich auch getrennt, wie ich 7 war. Ja, dann mach es besser. Wenn ich jetzt an meinen Sohn denke. Ja, Murat, also ich glaube auch, dass es für dich schwer war. Aber nochmal, dann suche mit aller Kraft und mit aller Konzentration und auch Ehrlichkeit, suche einen guten Weg für die Zukunft in Trennung. Ohne Hass und ohne seltsame Gefühle. Das ist besser für dich und für deine Kinder und für die Zukunft. Wenn ich getrennt wäre und die wären glücklich bei Mama und glücklich beim Papa, wenn die bei Besuch wären. Ja, das wird auch top. Genau das müsste dein Ziel sein. Wenn du dich ordentlich von deiner Frau trennst und sagst, pass mal auf, es geht wirklich nicht mit uns beiden. Wir achten und schätzen uns, aber wir können nicht mehr zusammenleben. Unsere Gemeinsamkeit sind die Kinder. Wir wollen, dass die Kinder es gut haben. Lass uns eine gute Regelung finden. Ich sag dir, dann bist du auf der guten und richtigen Schiene. Jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg, Murat. Wir werden dich nochmal anrufen und dir auch noch eine Adresse geben, vielleicht für eine Beratungsstelle, wo du dich auch nochmal ein bisschen ausführlicher beraten lassen kannst. Okay. Gut, dann legst du auf und wir melden uns gleich. Okay, danke dir, Domian. Alles Gute, Murat. Ciao. Danke, ciao. 1.26 Uhr haben wir. Und hier ist Brigitte. Brigitte ist 50. Guten Morgen, Brigitte. Hallo, ich grüße dich, Domian. Hallo, Brigitte. Um was geht's? Ach, das ist ein Akt der Verzweiflung. Ich bin sehr froh, dass ich zu dir durchgedrungen bin. Ich habe das im Vorfeld schon erzählt. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren fast, zumindest im Oberkiefer, alle Zähne mir hab ziehen lassen müssen. Warum? Also von klein auf habe ich zwar sehr schöne Zähne, aber eine sehr schlechte Zahnsubstanz gehabt. Mhm. Musste mit 20 die Zähne im Oberkiefer komplett und im Unterkiefer teilweise überkronen lassen. Mhm. Die Kronen waren wunderbar, haben 20 Jahre gehalten. Und dann bin ich damals zu einem Zahnarzt vor 10 Jahren, der mir sagte, jetzt müsste man mal da drunter gucken, wie denn darunter so die Substanz ist und das erneuern. Und da bin ich an jemanden geraten, auch laut Gutachter, der nur Scheiße gebaut hat. Das musste alles wieder nach Monaten runtergenommen werden und die darunterliegenden Zahnstümpfe waren schwer geschädigt. Und da hat mir der Gutachter gesagt, sie werden im Oberkiefer alle Zähne verlieren. Die Beschädigung hat dieser neue Zahnarzt zu verantworten. Die hat der damalige neue Zahnarzt zu verantworten. Mhm. Der sich dann abgesetzt hat ins Ausland, gegen den liegen 48 Anzeigen vor. Achtung. Und dann habe ich, es gibt echt einen Leitsatz, ne? Man soll sich im Leben vor Dummheit hüten, vor allen Dingen vor der eigenen. Denn ich habe, spätestens da hätte ich eine Zahnzusatzversicherung abschließen müssen, das habe ich nicht getan. Mhm. Und dann sind mir im Laufe der letzten Jahre, der ein oder andere Zahn ist mir verloren gegangen, das war aber alles noch, also die Arbeit wurde dann neu gemacht. Dann war erstmal wieder alles in Ordnung. Und dann ging es aber relativ schnell tatsächlich los, dass im Oberkiefer einer nach dem anderen wirklich gezogen werden musste. Das war alles noch okay. Und in den letzten anderthalb Jahren häufte sich das dann. Mhm. Da habe ich dann schon so eine provisorische Prothese bekommen mit Klammern. Mhm. Und dadurch, dass diese Klammern immer an den Zähnen irgendwie ruckelten, wurden die locker und also immer wenn dann was Festes gemacht werden sollte, musste wieder ein Zahn gezogen werden. Im Moment, während du jetzt sprichst, hast du oben keine Zähne? Doch, ich habe oben noch zwei Zähne in der Front, also wie Hasenzähne, beziehungsweise nur noch die Stümpfe mit Teleskopkronen drauf. Mhm. Und habe fast sowas wie eine Vollprothese mit Gaumenplatte. Mhm. Ich habe aber fast keinen Kieferknochen mehr und die hält nicht. Mhm. Und die ist anscheinend auch nicht richtig angefertigt. Und der Clou ist, ich bin letztes Jahr zweimal operiert worden, also nicht an den Zähnen. Und bei beiden Operationen, so viel Glück muss man haben, ist mir erst bei der ersten im Unterkiefer der festsitzende Zahnersatz zerklatscht worden durch das Beatmungsgerät. Mhm. Und dadurch sind die beiden Zähne links darunter kaputt gegangen, mussten gezogen werden. Und bei der zweiten Operation ist das Ganze rechts passiert, auch nochmal 14. Dann habe ich jetzt auch eine Prothese. Und ich kann nicht mehr essen. Mhm. Ich kann beim Sprechen, ich war heute bei meiner Freundin und muss mir beim Sprechen das immer andrücken. Mhm. Und das Problem ist, dass Implantate eine Privatleistung sind und ich kann mir das zurzeit aufgrund bestimmter Dinge nicht leisten. Weil das sehr teuer ist, wenn man das ganz erneuern würde. Ja, ich habe mich jetzt beraten lassen, inklusive Knochenaufbau, für den Oberkiefer 8.000 bis 10.000 Euro und für den Unterkiefer, weil das, ich das Krankenhaus nimmt sich davon nichts an, da muss ich einen Anwalt einschalten und weiß nicht, was dabei rumkommt. Und hat mir der Arzt gesagt, wenn wir da nicht schnell sind im Unterkiefer, brauchen wir da auch einen Knochenaufbau, dann wird es auch noch teurer. Sind es nochmal 5.000 Euro. Ist ja dieser, da ist ja der Hauptschuldige, ist ja der Arzt, der abgehauen ist, ne? Von dem du gerade erzählt hast. Der war letztendlich mit Sicherheit der Verursacher, dass da so viel, ja, dass die Zähne dann alle verloren gingen, bis auf die zwei. Hast du dir mal Kontakt aufgenommen mit einem Patientenselbsthilfeverband? Also ich habe jetzt in den letzten Tagen erstmal natürlich einen Schock gekriegt, weil ich dachte, man könnte mit irgendwelchen Maßnahmen, also erstmal ist diese jetzige Prothese, mir hat der Implantologe gesagt, ihr Kiefer oben ist flach wie ein Teller, da kann nichts halten. Die letzten beiden Zähne werden dadurch wahrscheinlich auch noch verloren gehen. Aber das bedeutet, nehmen wir mal an, wenn jetzt genügend finanzielle Mittel da wären, dann ginge es schon. Dann ginge alles. Dann geht alles. Es ist die Frage, wie finanziert man das oder wo kriegst du Zuschüsse? Ja, und die Krankenkasse sagt mir, obwohl die nett sind, es gibt so 4 Ausnahmeindikationen, dass Implantate bezuschusst oder übernommen werden, zumindest die nötige Anzahl. Dass wenn man zum Beispiel eine Tumorerkrankung im Kiefer hat, wenn man nach Krebs eine Bestrahlung bekommen hat, eine von Geburt an eine Anomalie, das habe ich aber alles nicht. Und jetzt stehe ich da und ich erwarte gar nicht, dass ich jetzt so viele Implantate gesetzt bekomme. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt denke, das ist ich möchte mir eine Wellnessreise bei der Krankenkasse ergaunern. Das ist ja auch mit OPs und mit Knochenaufbau, das ist ja auch nicht schön. Nee, das ist eine Tortur, ist das, was vor dir liegen würde. Aber das würde ich machen, weil ich habe seit Monaten nichts mehr gegessen. Und der hat mir gesagt, sie werden nie richtig essen können. Bist du berufstätig? Ich bin selbstständig, bin als Freie in der Werbung, aber ich habe eben aufgrund bestimmter Umstände massiv finanzielle Einbußen. Ich kriege auch diese Ratenzahlungsvereinbarung bei Zahnärzten, was machen die nicht? Bist du denn, ich frage auch deshalb, weil bist du noch im Moment jeden Tag im Job? Nee. Weil das wahrscheinlich auch schwierig ist mit den Zähnen, wenn sie ständig rausfallen. Gerade in der Werbung, wo alles immer ganz toll aussehen muss und perfekt laufen. Ja, zumal diese Prothese jetzt auch noch, das ist auch noch der Knaller, morgen habe ich einen Gutachtertermin, die ist jetzt auch noch, da sind auch noch Fehler drin im Biss und das ist... Ja, du bist richtig verzweifelt. Ich kann nachts nicht durchschlafen, weil wenn ich zubeiße, der Biss stimmt nicht, dann löst sich das irgendwo. Ich habe nur noch Schmerzen im Gesicht und ich weiß, dass es ohne Implantate nicht geht und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, also deshalb müssen wir uns jetzt mal schlau machen, was es da für Verbände, für Patientenhilfsorganisationen gibt. Es gibt sehr viel und wir haben ja auch oft in anderen Fällen schon die Leute ganz gut weiterlotsen können. Ach, das wäre super. Vielleicht aber auch noch eine Frage an meine Zuschauer und Zuhörer. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, wohin die Brigitte sich wenden könnte. Es geht ja erstmal um eine Anlaufstelle, dass du etwas Unterstützung bekommst. Und dass es irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass zum Beispiel die Krankenkasse entweder eine Ausnahme macht, weil die sagt, weil ich meine, mein Hausarzt hat mir gesagt, wenn sie nicht richtig kauen können, das hat allgemeinmedizinische Folgen, Magen-Darm-Probleme, Stoffwechsel, bla bla bla. Das ist mir auch völlig klar. Ja, da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, wenn zum Beispiel der Hausarzt dieses auch attestieren würde. Aber die Krankenkassen sagen, wir haben unsere Regelung, Implantate sind Privatleistung. Okay, da bin ich jetzt auch absoluter Laie und du auch. Das heißt, da muss jetzt ein Fachmann rein, da muss jemand sein, der sich richtig in diesem Dschungel auskennt, wie man das vielleicht dann doch noch so drehen kann oder dass man da eine Lücke findet. Ich schlage vor, Brigitte, wir warten mal ab, was meine klugen Zuschauer und Zuhörer uns mailen. Okay. Wir gucken auch nochmal nach, aber meistens sind die Zuschauer und Zuhörer klüger als unsere Unterlagen hier. Und dann melden wir uns bei dir wieder und ich hoffe, dass wir dir was Gutes in die Hand geben können. Ach, das wäre toll. Ich hoffe es sehr. Ich kann es nicht versprechen, das ist hier klar. Aber ich hoffe es. Es ist jetzt eine große Frage draußen in die Nacht nach Deutschland. Ja, das ist toll, weil ich schaue deine Sendung schon seit gefühlten 100 Jahren immer wieder. Ich finde es ganz toll, wie du das machst. Ich möchte mich auch bestimmt im Namen vieler bei dir bedanken, weil du einen unheimlich guten Job machst, finde ich. Du machst es wirklich von Herzen. Und du warst wirklich so, das war so eine spontane Entschuldigung, ich dachte, ruf bei Domian an, vielleicht hat er irgendwie eine Idee. Mhm. Dennis, ich meine, es gibt Menschen, die haben eine Vollprothese, die können damit Äpfel beißen, aber die haben einen anständigen Kieferknochen und ich habe den nicht mehr. Noch eine Frage, in welchem Bundesland wohnst du? Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, okay. Vielleicht ist das auch noch eine Information, vielleicht ist das noch wichtig. Brigitte, ich verspreche dir, dass wir uns melden. Das ist super, ihr habt ja dann die Telefonnummer. Wir haben deine Telefonnummer, genau, und würden uns dann bei dir melden, sobald was Interessantes eingetroffen ist. Und ich drücke wirklich die Daumen, dass was Gutes dabei rumkommt. Das ist ganz lieb. Vielen, vielen, vielen Dank. Viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Dir auch. Danke, tschüss. Hier ist Steffi. Steffi ist 55. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen. Liebe Steffi, was ist dein Thema? Mein Thema, es geht um meinen verstorbenen Bruder. Ja. Wann ist denn dein Bruder verstorben? 2009. Und wir haben schon mal geredet darüber, über das Problem. Mhm. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass es nicht mein Bruder ist, der verstorben ist. Was für ein Verhältnis hattest du zu dem verstorbenen Mann? Es war mein Bruder. Welches Verhältnis hattest du zu deinem Bruder? Ein sehr, sehr gutes. Mhm. Ist der Bruder plötzlich verstorben? Ja, und zwar in Thailand. Wir hatten vor einem Jahr, anderthalb Jahr, schon mal darüber geredet. Mhm. Er ist nach Thailand verzogen, hat in Deutschland alles abgebrochen. Mhm. Es dämmert bei mir, ja. Aber erzähl nochmal. Ja, okay, gut. Am 28. Januar 2009 habe ich meinen Bruder und seine thailändische Frau nach Frankfurt gefahren. Und da ist er nach Thailand übergesiedelt. Mhm. Und am 6.4. bekamen wir die Nachricht, dass er gestorben ist. Sag mal, wenn ich mich richtig erinnere. Am 6.4.2009. Ja. Okay. War das doch sowas ganz Kurioses, dass die Asche deines Bruders in einem Gurkenglas oder so zurückkam? Genau, es war keine Asche, es waren Knochenreste. Es waren Knochen, so war das, ja. Genau. Ja, ich weiß jetzt. Und diese Knochenreste habe ich jetzt im Grab, also im Familiengrab, habe ich sie exhumieren lassen und ist in die Pathologie gegangen und es ist nicht mein Bruder. Ach. Nochmal die Frage, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich kann mich nur an diese Merkwürdigkeit des Gurkenglases erinnern. Ja. Wie wurde dir das erklärt, dass die Knochen im Gurkenglas hier hingeschickt wurden? Meine damalige Schwägerin kam aus Thailand rüber mit diesem Gurkenglas, mit diesen Knochenreste. Und hatte sie dir gesagt, dass er verbrannt worden ist und dass das die Reste sind? Genau. Also, aber da war keine Asche in dem Glas. Nein, es waren nur Knochen. Waren die Knochen denn Knochenreste? Waren denn die Knochen so, dass man vermuten kann, dass die schon im Feuer gelegen hatten? Also ich als Laie weiß es leider nicht. Mhm. So, jetzt ist herausgekommen, das ist nicht dein Bruder. Wo ist dein Bruder? Keine Ahnung. Ich habe hier sämtliche Unterlagen von der Mediziner, von der Deutschen Botschaft aus Bangkok. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Also du hast diese Knochen jetzt zur Untersuchung in eine Universität oder in ein Institut gegeben. Genau. Das war anhand, ich hatte eine Brille von meinem Bruder und anhand dieser Brille wurde festgestellt, dass es nicht ist. Da waren und es sind Tierknochen. Es sind Tierknochen? Ja. Also Tierknochen. Mein Gott, was für eine Geschichte. Mhm. Das war ja damals ganz schlimm für dich, dass das alles so gekommen ist. Und dann hält man ein Gurkenglas in der Hand mit den Knochen des eigenen Bruders, den man geliebt hat. Ja. Und all das, was du gefühlsmäßig damals mitgemacht hast. Und jetzt kommt heraus, das ist weder dein Bruder, noch sind das Menschenknochen, das sind Tierknochen. Ja. Hast du noch Kontakt, kannst du Kontakt aufnehmen zu der Frau? Nein. Ich weiß nicht, wo sie ist. Also mir schießen gerade zwei Möglichkeiten durch den Kopf. Entweder ist er wirklich Opfer eines Verbrechens geworden. Ich denke es, ja. Oder es ist etwas ganz Dubioses, dass er wirklich offiziell verschwinden wollte. Dass er untergetaucht ist? Irgend sowas, ja. Das glaube ich nicht. Hat er eine Lebensversicherung? Nein. Ist irgendwie Geld im Spiel gewesen? Ja. Wie viel? Von meiner Mutter. Die? Für den Neuanfang in Thailand 50.000 Euro. Das ist natürlich eine Stange Geld. Die hatte er damals mitgenommen. Meine Mutter hat es damals im Januar überwiesen, 2009, 50.000 Euro. Und das ist in Thailand ist das schon... Das ist weg. Das ist sehr irgendwo gut zu leben. Ja, allerdings. Allerdings. Ja. Das heißt, das Geld war da, das war schon greifbar in ja, Thailand? Ja, das Geld hat sie überwiesen im Anfang Januar 2009 und Ende Januar, 28. Januar, ja, sind sie geflogen, ja. Hast du denn, nachdem du dieses jetzt erfahren hast, hast du dich mal mit der Polizei in Verbindung gesetzt und dich beraten lassen, was man da tun kann? Nein, noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob man da so über Interpol oder... ich möchte aber nach Thailand fliegen. Und zwar in das Dorf, wo er gewohnt hat. Und möchte mich gerne mal informieren, was da geschehen ist. Ich meine, ich habe ja alle Unterlagen. Ich habe eine Sterbeurkunde, ich habe von der Pathologie von Bangkok habe ich alles da. Aber das sind dubiose Schreiben. Zum Beispiel steht drin, Name der Mutter unbekannt, Vater, Name des Vaters unbekannt, keine Geschwister da, keine Kinder da. Und zwar, ich muss sagen, also die Mutter war bekannt, der Vater war bekannt, Kinder hat mein Bruder auch, aus erster Ehe, hat er eine Tochter. Kümmert die Tochter sich jetzt auch um den Fall? Nee, die Tochter kümmert sich überhaupt nicht um den Fall. Lebt eure Mutter noch? Nein. Nein. Also ist ein halbes Jahr später gestorben. Das heißt, du bist jetzt die einzige nahe Person, die da ein Interesse hat, das rauszubekommen. Ja gut, ich habe noch einen älteren Bruder und er war der Meinung, er fährt mit der Bahn, er war der Meinung, dass er mein Bruder und seine Frau gesehen hatte. Wo? In Deutschland? Ja, in einer Stadt in Deutschland, ja. Obwohl die eigentlich in Thailand sein sollten? Am Bahnhof, ja, vor 2 Jahren. Ach. Das würde ja die These untermauern, dass er vielleicht doch untergetaucht ist. Aber warum? Ja, er hatte keinen Grund. Keine Ahnung. Er hatte keinen Grund, unterzutauchen. Keine Ahnung. Und vor allen Dingen so etwas dann der eigenen Schwester, zu der man ein gutes Verhältnis hat, anzutun mit den Knochen. Das ist ja eine ganz schlimme Sache. Es gibt wirklich eine Sterbeurkunde. Ich habe eine Sterbeurkunde. Was du gerade gesagt hast, dann auch dieses aus dem Institut da, die Bescheinigung. Ja, er ist am 6. April verstorben, 6. April 2009. Und meine Schwägerin hat den Sterbefall am 24. April 2009 in Bangkok angezeigt. Was hat denn deine Schwägerin gesagt, wo er beigesetzt ist? Ja, die Hälfte habe ich und die andere Hälfte hat sie in Thailand bestattet. Und wo genau? Ja, das müsste ich vorlesen, die Gemeinde. Achso, ja, also sie hat, aber das steht da irgendwo. Ja, ich habe das ja. Wenn du jetzt dahin fährst, hast du nicht Angst, dahin zu fahren und da auf Eigeninitiativ da Detektiv zu spielen? Ja, ich möchte aber wissen, was los ist. Ja, verstehe ich. Ich möchte wirklich wissen, was los ist. Genauso ist es halt die Feststellung der Mediziner, der Pathologen, ne, aus Bangkok. Da steht, kann ich kurz vorlesen? Wenn es nicht zu lang ist? Nein. Achtung. Die männliche Leiche eines schlanken, schmalen und hellhäutigen Ausländers lag tot auf dem Bett in seinem Schlafzimmer. Zu mir hat am Telefon gesagt, er ist im Bad gestorben. Der Verstorbene trug ein weißes, kurzes T-Shirt, eine Jeanshose und einen schwarzen Gürtel sowie eine Brille. Die Leichenstarre trat noch nicht ein. Es wurde keine Verletzung am Körper gefunden. Achtung! Es wurde ein Bluterguss durch Stürzen auf die hintere Kopfhälfte festgestellt. Was schließt du da aus? Dass mein Bruder umgebracht worden ist. Ich würde dir trotzdem raten, Steffi, vielleicht das nicht so ganz auf eigene Faust zu machen. Erkundige dich doch erstmal. Zum Beispiel nimm doch mal Kontakt mit dem Auswärtigen Amt auf, was die meinen. Ja, das Kuriose ist, dass es am 7. April 2009 ausgestellt worden. Mein Bruder wäre verstorben am 6. April 2009. Und diese Feststellung habe ich bekommen 4 Monate später. Ich merke schon, das ist alles irgendwo, das sind 1000 Fragen offen. Dennoch mein Rat an dich, dass du nicht ganz nur alleine da dich auf Recherchetour machst. Lass dich doch vorher in Deutschland mal beraten, wie du das am besten machst. Wer beredet mich? Wer macht das denn? Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, vielleicht solltest du, das kann ja nicht schaden, mal Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in Berlin aufnimmst. Die werden solche Fälle sicher immer wieder mal haben, dass jemand stirbt oder wo ein Verbrechen vorliegt. Vielleicht können die dich weiterleiten an jemanden, der dir da so ein bisschen zur Seite steht. Es wäre ja auch schon mal ganz gut, wenn die deutsche Botschaft Bescheid wüsste, dass du da sowas machst und dass da irgendwie ein nicht geklärter Fall vorliegt. Ich würde es nicht alleine machen. Oh Gott, es ist schwer. Ja, natürlich. Das ganze Ding ist ja auch schwer und das ist ja auch vielleicht liegt ja wirklich ein furchtbares Verbrechen vor. Und ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen um dich, wenn du da ganz alleine losstiefelst und wer weiß, was dann passiert. Ja, also meine Kinder haben gesagt, also was haben sie gesagt? Pass mal auf. Auf einmal klingelt es bei dir oder es klopft bei dir, da steht ein Bruder vor der Tür. Ich würde auf keinen Fall auch an deiner Stelle da ganz allein hinfahren, sondern auch mit einem Begleiter hier aus Deutschland. Also einem Freund, einem Verwandten oder so. Ja, wenn, dann würde ich meinen Sohn mitnehmen. Oder so, ja, genau. Ja. Steffi, also das ist wirklich ein fast schon gruseliger Fall, den du da beschreibst. Geh mal den Weg und erkundige dich oder erkundigt euch noch, bevor ihr da dann eigenständig loslegt. Ruf mal oder schreib mal das Auswärtige Amt an. Wenn die das nicht direkt können, die können dich aber weiterführen. Könnt ihr mir da helfen? Ja, wir gucken mal, wie wir da die direkte Adresse raussuchen. Das machen wir. Dann melden wir uns gleich nochmal, Steffi. Okay. Okay, dann, wenn du nach Thailand fahren solltest, dann ruf doch bitte danach nochmal an und erzähl uns, wie das ausgegangen ist, das Ganze. Mach es. Gut, Steffi, wir melden uns wieder bei dir. Okay, tschüss, tschüss. Tschüss. Patrick ist hier. Patrick ist 34. Hallo, Patrick. Ja. Hallo. Hallo, Patrick. Was ist denn dein Thema? Ja, ich habe gestern schon versucht anzurufen. Und zwar ging es um die Bahngeschichten. Ganz genau. Das war das Thema gestern. Und ich war beim Zugunglück in Eschede dabei. Oh, du warst in Eschede dabei, dieses furchtbare Unglück. Das war 98, glaube ich, ne? Richtig. Also ich war nicht mit im Zug, aber ich war mit als Helfer vor Ort. Ach du lieber Gott. Was für ein furchtbarer Anblick für euch Helfer. Ja. Wir sagen vielleicht mal eben noch, vielleicht auch einige ganz junge Leute wissen gar nicht mehr genau, was da war. Vielleicht erzählst du es kurz, was da passiert ist. Ja, 98, da war ich in der Freiwilligen Feuerwehr in Soltau, da ist ein Zug entgleist und ist gegen eine Brücke. Ein Intercity. Fahren. Genau, Intercity. Mhm. Mit hoher Geschwindigkeit. Richtig. Ungebremst gegen die Brücke. Mhm. Und die ersten 3 Waggons sind auch weitergefahren, weil die haben sich abgekoppelt. Mhm. Und die restlichen 9 oder 10 Waggons sind eben gegen die Brücke geknallt. Es waren wirklich erschütternde und furchtbare Bilder. Richtig. Wie viele Menschen sind ums Leben gekommen, weißt du? Am Ende waren es so um die 101 oder 102. 102 Menschen. So, genau. Du warst Ersthelfer, also bei der Feuerwehr. Ich war in der Feuerwehr, damals auch in Soltau. Mhm. Und das sind so knapp 50 Kilometer von Eschede entfernt. Mhm. Was für ein Bild bot sich euch, als ihr da hingefahren seid? Ihr wart ja dann diejenigen, die wahrscheinlich zuallererst dann an den Unfallort kamen. Nein, wir waren ziemlich recht später, weil vor uns... Eschede ist ja im Landkreis Celle und das ist ziemlich weit weg von uns, also 50 so. Kilometer ungefähr. Ach so, ihr habt, und man hat euch dazu geholt dann? Nein, wir wurden dazu geholt später. Mhm. Da waren auch mehrere Landkreise da, also nicht nur Celle, weil die haben es alle nicht geschafft. Mhm. Wir waren knapp 200 Helfer, die da vor Ort waren. Gut, als du dann kamst, was hast du gesehen? Ja, wir haben dann die ganzen Personen, die noch einigermaßen, also die auch gelebt haben, in Richtung Zelte gebracht, haben die da versorgt. Und mit Getränken versorgt. Ein paar von uns sind auch mit in den Zug reingegangen, um die Leute zu suchen. Da war ich aber zum Glück nicht mit drin. Aber wir haben eben die Leute eben zum Zeltplatz gebracht. Du bist jetzt 34, du warst ja ganz jung noch. Da war mal 2019, ja. Ja. Musstest du oder hast du auch tote Menschen bergen müssen? Wir haben da, oder ich hatte auch welche gesehen, aber ich war zum Glück nicht mehr im Zug drin. Wie kannst du die Stimmung beschreiben, die dann an so einem furchtbaren Unglücksort herrscht? Hektisch. Hektisch. Also da ist auch irgendwann, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich kann mir noch gut daran erinnern, dass da irgendwie auch die Funkgeräte ausgefallen sind und das Handy irgendwie gar nicht mehr so richtig gegangen ist, weil bei so vielen Leuten und so viel Chaos funktionierte nachher irgendwann alles nicht mehr. Und dann war natürlich Hektik und durcheinander gelaufen, Geschrei und das war, ja. Wenn du so zurückblickst, das ist zwar schon lange her, aber wenn man sowas Schlimmes erlebt, das vergisst man ja auch nicht. Was war für dich so der schlimmste oder traurigste Eindruck, den du da gewonnen hast? Ja, dass wir als Helfer auch so ratlos da standen und nicht richtig helfen konnten. Natürlich konnten wir in denen helfen, aber wir wussten ja halt nicht, sind da noch Tote drin, sind noch Verletzte drin, können wir denen noch rechtzeitig helfen? Das war immer so die größte Sorge. Sind noch Leute drin, können wir denen noch helfen oder sterben die vielleicht demnächst? Lief das? Da waren ja nur ganz viele Organisationen dann beteiligt, die da geholfen haben. Wie du es gerade schon sagtest, von weit her kamen die Helfer. Richtig. Aber war das denn gut organisiert oder war es eher auch ein bisschen chaotisch? Als wir ankamen, war es schon einigermaßen gut organisiert. Wie gesagt, irgendwann fielen die Funkgeräte aus. Aber wir waren so alle auf einen Haufen, das war ja alles zusammengedrückt. Also das war ja alles, die Brücke ist zusammengefallen, die waren ja die Waggons nachher irgendwann unter den Trümmern begraben. Das war alles so auf dem Haufen, kann man so sagen. Das war, hat sich alles auf der Fläche von, also im Kreis abgebildet, das war nicht groß verteilt. Ja. Wie viele Stunden warst du vor Ort? Wir waren so knapp 4 Stunden dort. Ja. Wenn du, wie gesagt, das ist jetzt schon ja eine ganze Weile her. Du warst ein junger Mann damals. Was hat so dieses Unglück und das, was du da gesehen hast, so in dir gemacht, mit dir gemacht? Ich habe früher Jugendfeuerwehr gemacht und dann habe ich die Ausbildung zum Freiwilligen Feuerwehrmann gemacht. Und das war also noch in der, wo ich 19 war, in der frühen Zeit. Danach habe ich dann aber gemerkt, irgendwie, ja, ich möchte doch den Beruf irgendwie weitermachen, Leuten zu helfen. Ich bin dann Rettungssanitäter, habe ich dann gemacht. Und auch Zivildienst bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg. Ja, und du bist heute immer noch Rettungssanitäter? Und ich habe jetzt im letzten Jahr meine Ausbildung zum Rettungsassistenten abgeschlossen. Ah, sehr gut. In Hannover. Also bist du wirklich bis heute in dem Beruf geblieben, weil du sagst, das macht mir Spaß und das ist eine sinnvolle und gute Arbeit. Zwischendurch war ich nach Bürokaufmann, weil ich das zuerst gelernt habe. Aber ich bin jetzt im vorletzten Jahr eben zurückgegangen im Rettungsdienst. Patrick, da möchte ich auch gerne bleiben. Ja, dann danke ich dir für den Anruf. Du hast dann nochmal erinnert an ein sehr schlimmes und trauriges Ereignis in Deutschland. Du warst vor Ort und hast deinen Teil dazu beigetragen, dass den Leuten geholfen wurde, die überlebt haben. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für deinen wichtigen Beruf. Dir auch alles Gute für die Sendung. Dankeschön. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Und ich habe hier herzlich willkommen zu sagen, der Ramona, die ist 41. Guten Morgen, Ramona. Es dauert mittlerweile immer so lange, bis die Leute reagieren. Wie kommt denn das? Hallo. Ja, Ramona, hallo. Ja. Schön, dass du da bist. Um was reden? Über was reden wir? Über was reden wir? Also, Ich bitte dich sehr, den Ton vom Fernseher oder Radio komplett auszuschalten. Ah, okay. Das ist mal eine ganz besondere Neuigkeit. Ja, und zwar geht es darum, ich bin auf der Flucht vor meinem Ex-Freund. Oh. Warum musst du auf der Flucht sein vor dem Ex-Freund? Der hat mein Kind sexuell missbraucht. Wie alt ist dein Kind? Mittlerweile ist sie 17. Wann hat er das gemacht? Wie lange liegt das zurück? So 2-3 Jahre ungefähr. Und wo ist dein Kind jetzt? Die sitzt gerade neben mir. Ah. Also er hat dein Kind sexuell missbraucht? Ja. Und dann? Ja, und dann habe ich die Polizei eingeschalten. Und er wurde der Wohnung verwiesen. Aber er hat halt nie aufgehört, irgendwie nach uns zu suchen. Ich habe den mehrfach übers Gericht, ja, diese einstweilige Verfügung und alles, was es halt gibt. Wieso ist der überhaupt auf freiem Fuß, wenn der deine Tochter sexuell missbraucht hat? Ja, der ist halt wegen anderen Sachen verurteilt worden, die vorher passiert sind. Und er konnte wegen den Sachen nicht mehr belangt werden. Wie bitte? Ja. Also wenn der auch andere in anderer Weise Dreck am Stecken hat, kann er in dieser Sache nicht belangt werden? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Und zwischenzeitlich ist er dann auch wieder nach Spanien ausgereist. Ist er ein Spanier? Er ist ein Deutscher, der 11 Jahre in Spanien gelebt hat, ja. Also das finde ich erstmal, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also er ist damals aus Spanien, wie soll man das sagen, ausgewiesen worden, weil er da schon mal eine Frau sexuell missbraucht hat. Mhm. Und ist so wieder nach Deutschland gekommen. Nun war deine Tochter ja schon relativ erwachsen, als das passiert ist. Also sie war kein ganz kleines Kind mehr. Nee, kein kleines Kind mehr, nee. Stimmt. Sie war 15 dann, ja. Ungefähr, ne? Hat sie es dir erzählt? Nee, ich habe es selber mitbekommen. Du hast es selber mitbekommen? Ja, also ich kam aus dem Badezimmer und er hatte ja Handschellen angelegt, angeblich aus Spaß. Und sagte ihr, ja, jetzt mache ich sie willig, damit sie anschaffen gehen kann für mich. Das ist ja unfassbar. Und du hast ja dann mit deiner Tochter wahrscheinlich darüber gesprochen. Hat er das vorher schon öfter mit ihr gemacht? Nein, nein, gar nicht. Also als er damals noch bei mir zu Hause war, war das ganz normal. Also da gab es auch keine Drogen, gar nichts. Mhm. Also du hast es jetzt einmal gesehen, das mit den Handschellen. War es da schon zum Geschlechtsverkehr gekommen? Nein. Mhm. Ich habe das gar nicht so weit kommen lassen. Ja, also es ist nie zum Geschlechtsverkehr zwischen ihm und deiner Tochter gekommen? Nein. Es stand nur kurz davor, was heißt nur? Nur in dicken Anführungszeichen. Nur ist schon, ja. Deine, entschuldige, ja. Ich meine das nicht ab, nieder. Also ich habe dann auch gleich die Polizei angerufen, die haben ihn auch gleich der Wohnung verwiesen für die nächsten 10 Tage. Wie hat er darauf reagiert, als er dann verwiesen wurde? Ja, er ist mit dem Messer auf mich losgegangen. Hat die Polizei ihn denn nicht raus transportiert aus der Wohnung? Doch, natürlich. Die ist da ja auch noch angegangen. Wie, der ist in Anwesenheit der Polizei auch auf dich mit dem Messer losgegangen? Mhm. Jetzt bist du auf der Flucht, sagst du. Ich bin auf der Flucht, ja. Und deine Tochter ja auch, also ihr seid auf der Flucht. Ja. Du hast Angst, was könnte passieren? Ich weiß, was passieren wird, weil er hat ja immer noch Kontakt über seine Tochter zu meiner Tochter. Ja, was wird denn passieren? Der wird mich suchen und dadurch, dass seine Mutter in dem Bundesland, wo er lebt, so ein hohes Tier ist, weiß ich nicht, würde der mich abschlachten, glaube ich. Weiß die Polizei davon, dass du auf der Flucht bist? Nee, die Polizei weiß zwar vieles, aber seitdem ich damals aus dem Bundesland weg bin, habe ich mich nirgendwo mehr angemeldet. Also ich lebe schwarz. Du hast Angst um dein Leben? Ja, natürlich. Ich bin nirgendwo angemeldet. Ich bin nicht krankenversichert mit meinem Kind. Von was? Ich habe keinen aktuellen Ausweis, gar nichts. Von was lebst du denn? Vom Unterhalt und vom Kindergeld. Nun ist deine Tochter 17 Jahre alt. Ja. Die kann ja nicht auch nur so versteckt leben. Was macht die denn? Die geht gar nicht großartig aus dem Haus. Also ja, geht sie noch zur Schule oder macht sie? Nee, die hat Schule abgebrochen. Also sie ist immer, ihr seid immer in quasi in eurer geheimen Wohnung. Ja. Und die Polizei in dem Bundesland, in dem ihr jetzt seid, die weiß gar nichts. Nein, gar nicht. Ja, das muss sich ändern. Das muss ich. Es geht ja einfach nur darum, ich wollte mich ja schon länger wieder krankenversichern, dass mein Kind zum Arzt gehen kann, weil die halt ja auch ziemlich drunter leidet. Ja. Und ich ja einfach keine Möglichkeit habe. Man geht heute aufs Einwohnermeldeamt, bezahlt 10 Euro und dann weiß man, wo jeder wohnt. Ja, aber in so dringenden, in solchen heiklen Fällen kann man das auch anonymisieren lassen. Aber dafür brauchst du eben die Polizei und die Hilfe der Polizei. Ja. Das ist ja kein Zustand, so kannst du ja nicht die nächsten Jahre leben. Ja, nee, ich weiß das. Ramona, Die Sendung ist jetzt vorbei, aber wir müssen dringend noch ein bisschen weiterreden. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay, bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Morgen ist die Nacht vom Freitag auf Samstag. Auch wieder freie und offene Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier. Radio ist live, wieder Fernsehen. Gute Nacht. Bis dann. Ciao.